mich, als wäre es für uns heute die letzte Nacht. Küsse mich, küsse mich lange. Das könnte ich fürchten, dich zu berühren und verlieren dich danach. Küss mich, als wäre es für uns heute die letzte Nacht. Küsse mich lange. Was könnte ich fürchten, dich zu berühren und verlieren dich? Ich will dich ganz nah bei mir haben und in deinen Augen mich spiegeln sehen. Ich fürchte, dass vielleicht ich schon morgen mich lassen allein und bald fort werde gehen. Mich lange. Küss mich, als wäre es für uns heute die letzte Nacht. Küsse mich lange. Was könnte ich fürchten, dich zu berühren und verlieren dich danach. Küsse mich lang. Könnte ich fürchten, dich zu berühren und verlieren dich danach? Was könnte ich fürchten, dich zu berühren und verlieren dich danach?